und der Himmel ein Farbenmeer. Die Sonne würde purpur scheinen und pink wäre der Mond. Eine Helle, auf der ein jeder Mensch wirklich menschlich wohnt. Kein Hügelland am Lauf gebaut, kein falsches Paradies. Aus eingeklauten Träumen, so geil verloren wie. Schreit keiner nach Frieden, weil niemand Krieg mehr will. Keiner Mensch den Menschen besiegen, der das nicht glauben will. Helden aus dem Mangel, sie werden auch verstehen. Das Leben der Wiese Freiheit, komm lass uns gehen. Alle Zeit zu träumen, weil ich liebe, brauche keine weiße Spur. Come on.